That was called Rush Hour. Thank you. Thank you. Thank you very much. Hiram Bullock on guitar. Steve Logan on bass. Tony Thunder Smith on drums. Steve Scales on percussion. And Ricky Peterson on keyboard. Thank you very much. Thank you. So eine Begeisterung habe ich hier in Montreux in all diesen vielen Jahren noch kaum erlebt. Man muss sich das mal vorstellen. In diesem Saal haben etwa vielleicht 3.500 Personen Platz, vielleicht 4.000, wenn alle stehen. Da stehen wirklich alle dicht gedrängt. Es ist ganz verrückt und sie sind alle sehr diszipliniert. Sie haben aber alle wahnsinnig fest Freude gehabt. Es sieht fast so aus, als ob das Publikum gekommen ist wegen David Sanborn und gar nicht wegen der Schade, die ich eigentlich angenommen hätte. Bei dieser Begeisterung wird es ganz, ganz bestimmt noch ein Encore. Ich hoffe, es geht 2G. Ich hoffe das auch deswegen, weil, ich kann das vielleicht noch ganz rasch erzählen, aber jetzt kommen wir jetzt gerade wieder wegen der Schade. Also Schade können wir heute Abend, was auch immer passiert, nicht direkt übertragen. Der Hiram Bullock. Ihm ist das offenbar völlig egal. Ich kann das verstehen. Also, encore David Sanborn Band, live in Montreux. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ja, Begeisterung will nicht aufhören. Ich habe keine Ahnung, ob es noch Encore gibt. Oder wie ich gestern Abend gesagt habe, ein Montreux. Das wäre dann eben ein Montreux, wenn es noch ein Encore gibt. David Sanborn, ich möchte jetzt gleich noch rasch erzählen, was ich mir über ihn notiert habe. Er ist Jahrgang 45, er hat als Kind Kinderlähmung gehabt und ist eigentlich auf für das dann zu dem Instrument kommen, weil der Arzt ihm geraten hat, er soll irgendetwas machen. Warum nicht das Instrument? Ich höre den Claude Knobs. Nein, David Sanborn. Merci encore à David Sanborn, qui sera là mardi et également mercredi avec Al Jarreau, Anita Baker et Chaka Khan. We see David Sanborn back here on Tuesday together with Chaka Khan and Al Jarreau, as well as on Wednesday with Anita Baker. Thank you. We see you in 20 minutes for Sade. Thank you. Also, ihr habt es gehört, David Sanborn kommt nicht mehr, weil er wird am Dienstag und am Mittwoch einmal hier auftreten. Das nützt natürlich den Leuten, die jetzt hier abends da sind und noch gerne etwas möchten hören, wahrscheinlich nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal extra ein Billion kaufen, nochmal da abkommen, obwohl natürlich das Team mit Al Jarreau, Anita Baker, Chaka Khan ganz sicher auch etwas sehr Interessantes wird werden. Wir haben hier ein grosses Türenland, muss ich sagen. Ich muss zuerst einmal vielleicht erzählen, was jetzt mit dieser Schade eigentlich los ist. Sie gibt die Einwilligung für eine Direktübertragung nicht, allenfalls für eine Ausstrahlung der Aufzeichnung. Aber das nur dann, wenn sie selber mit ihrem Auftritt zufrieden ist. Wir haben schon im Fall von Eric Clapton davon geredet, dass die SRG einen Vertrag hat mit der Direktion des Montreux Festival. Ich habe eine Kopie von dem Vertrag bei mir und da steht unter Artikel 2, dass Radio alle Rechte hat für Direktausstrahlung von sämtlichen Konzerten. Nur, meine Vertragskopie ist einseitig unterzeichnet. Die endgültige Fassung, die beide Partner unterzeichnet haben, habe ich selber nie gesehen. Die Festivalleitung behauptet jetzt, sie hätte den Vertrag an bestimmten Orten abgeändert. Man hat mir versprochen, dass ich mal eine Kopie von dieser endgültigen Fassung von beiden also unterzeichnen können, einsehen kann. Bis dann kann man jetzt eigentlich nichts machen, als einfach sagen, ja, dann ist das halt nun so. Nur, was machen wir auf DRS3 jetzt weiter und was macht das Fernsehen? Und jetzt wird es einfach wahrscheinlich noch ein bisschen viel komplizierter. Television Suisse Romande kann hier nicht gleichzeitig aufzeichnen und senden. Wenn das Fernsehen hier also den Schadenauftritt aufzeichnet, dann muss an einem anderen Ort etwas gesendet werden, nämlich im Fernsehstudio Genf. Dort liegt parat Simply Red Konzert vom 8. Juli. Wir haben aber DRS3, wir haben keine Tonverbindung zum Studio Genf, zum Fernsehstudio Genf. Also können wir dann das Fernsehen nicht begleiten. Wir müssen also dann den Laden zum Beispiel zumachen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Was ist, wenn Schade um 5:30 Uhr, wenn das Fernsehen anfängt, noch nicht auf der Bühne ist, wenn also das Fernsehen von der Suisse Romande noch nicht aufzeichnen muss? Dann kann hier aus Montreux etwas gesendet werden. Und ich habe vorher erfahren, wir würden ein paar Minuten David Sanborn einspielen. Ich hoffe, es ist jetzt alles unklar. Also Schade, was machen wir mit ihr, wenn wir die Einwilligung überkriegen? Das ist also ein unheimlicher Konjunktiv. Dann haben wir uns vorgestellt, dass wir das zum Beispiel am Mittwoch würden senden, einfach nach der 12. Nacht, der Auftritt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wird gar nicht klappen. So, jetzt habe ich viel geredet, jetzt möchte ich gerne, dass jemand anders redet. Ich habe in der Aufregung deinen Namen wieder vergessen. Jetzt musst du bitte sagen, Röbi, glaube ich, weiss ich noch. Robert Gasser. Ja. Robert Gasser aus dem heimeligen St. Gallen. Robert, du hast für heute 2 Tickets gewonnen. Wie war das jetzt im Saal? David Sanborn, du hast ihn nicht gekannt? Überhaupt nicht gekannt, nein. Ich habe gar nicht einmal gewusst, dass er Saxophonist ist. Und ich muss sagen, hier in dem Casino war es also ein Hexenkessel, wo der David Sanborn gespielt hat. Mm. Fantastische Atmosphäre. Hast du so eine Konzertatmosphäre schon mal erlebt? In dem Ausmaß nicht, nein. Ich habe schon viele Konzerte gesehen und mit guten Atmosphären, aber hier im Montreux, das schlägt alles. Wenn du sagst, gute Atmosphäre, wie hat sich das für dich geäussert? Was ist dir gut eingefahren? Allein schon das Casino selber mit der wahnsinnigen Ausstrahlung, den Leute hier, das verschiedene Publikum von Schwarz und Weiss und alle Farben sind hier vertreten. Altersmässig allerdings ist es nicht so bunt gemischt. Also nicht so bunt, nein. Ich habe heute ein paar Ältere gesehen. Also ja, es hat vereinzelt, ja. Aber das meiste ist es natürlich Jungspublikum. Jungspublikum, ja. Du bist begeistert at first sight, also beim ersten Anhören, kann man sagen. Was hörst du denn sonst so? Ich habe eigentlich auch bunte Palette, was Musik anbetrifft. Ich bin für alles zugänglich. Jetzt eben auch David Sanborn, ich lasse mich immer gerne überraschen. Ja. Jawohl, ja. Es ist immer schön, wenn man wieder auf etwas Neues stößt. Ja. Es erstaunt mich jetzt ein bisschen, weil auf DRS3 hört man doch etwa die David Sanborn. Aber vielleicht haben wir das einfach nie so deutlich gesagt, dass es das David Sanborn ist. Jawohl. Jetzt, du kannst natürlich da wieder reingehen, du kannst noch Chardé hören. Ich habe das Glück, dass sie darf sehen und genau, hören. Ja. Sehen und hören. Du gehörst zu wie vielen? Ja, das sind etwa 4'000 Glückliche. Und die anderen, ja, das wird man dann noch sehen. Vielleicht können wir hier auch noch etwas davon bringen und vielleicht eben auch nicht. Robert, herzlichen Dank, dass du rasch daher gekommen bist und ein bisschen erzählt hast von deinen Eindrücken. Wir machen, bis wir mehr wissen vom Fernsehen, von der Suisse Romande, ein bisschen Musik. Jetzt muss ich noch schauen, ob ich jetzt habe ich die richtigen Hebel sogar noch gefunden. Wir gehen ein bisschen auf Mann eingehen. Al Di Meola wird da sein. Und da haben wir aus seinem letzten Album Soaring Through a Dream den Titel July. Passt ja sehr gut. Das ist eine Aufzeichnung von heute Abend vom Auftritt vom Altsaxonist David Sanborn, der hier also einen wahren Begeisterungssturm entfacht hat. Ich muss vielleicht noch sagen, dass wir nicht mehr lange werden zusammen sein werden, weil es gibt ein grosses Problem. Schade, der nachher sollte kommen, hat die Einwilligung nicht gegeben, dass man sie darf direkt übernehmen, also weder auf Radio noch auf Fernsehen. Es wird so sein, dass das Fernsehen Swiss Roman nachher aus Genf den Auftritt von der Simply Red ausstrahlen. Mit Genf haben wir aber keine Tonverbindung. Wir versuchen das noch zu lösen innerhalb von der nächsten Viertelstunde. Jetzt auf jeden Fall ist der Ton noch gesichert. Das ist der David Sanborn in Montreux. Es tut mir leid, es hat jetzt eine kleinere, grössere Konfusion gegeben. Wir wollten dann gleich noch das Fernsehen folgen. Wir haben aber bereits im Fernsehen gesagt, dass wir ja dann bei der Simply Red nicht mehr weitermachen können. Und es sieht so aus, als ob im Fernsehen auf dem Deutschschweizer, also im Deutschschweizer Sektor, man jetzt einen internationalen Ton hat, also praktisch das, wo das Fernsehen Swiss Romande ausstrahlt, sodass wir eigentlich im Moment jetzt untereinander wären. Aber ich würde wirklich vorschlagen, dass wir nochmal für all die, die trotzdem noch DRS3 eingeschaltet haben und im Fernsehen schauen, für ein paar Minuten gibt es jetzt noch den Stereoton zu David Sanborn live in Montreux. We'll be right back. That was called Rush Hour. Thank you. Darf ich rasch etwas sagen? Aha. Ja. Jetzt ist bereits schon wieder mal etwas Dummes passiert, weil eigentlich hätte David Sanborn noch ein Mittel weitergehen sollen. Jetzt ist kopiert worden. Wir haben vorher gerade gesehen und gehört einen Ausschnitt aus einem begeisternden Auftritt vom Altsaxonisten David Sanborn, heute Abend hier in Montreux. Jetzt kommt eine Aufzeichnung vom 8. Juli mit der Gruppe Simply Red. Das kommt aus dem Fernsehstudio Genf. Das heisst, dass der DRS3 sich ausklinken muss, weil wir keine Tonverbindung mit dem Studio Genf haben. Für all die, die jetzt nur Fernsehen schauen, ist das weiter überhaupt kein Problem. Sie kommen den Ton über von der Télévision Suisse Romande. Morgen klappt es dann sicher besser. Das Fernsehen ist ab 11:30 in der B. DRS3 natürlich schon ab der 8. Das Motto «A Blue Note Night» mit unter anderem Coy Tyner, Freddie Hubbard, Wayne Shorter und Michel Petrucciani. Und jetzt also eine Aufzeichnung vom 8. Juli. Viel Vergnügen mit Simply Red. So, jetzt sind wir also unter uns. Hat auch hier noch ein bisschen Komplikationen gegeben. Weil wir haben mal ursprünglich gedacht, wir würden noch ein bisschen von Pili Pili gestern Abend spielen. Aber wir haben uns das jetzt inzwischen anders überlegt. Wir sind also jetzt wieder unter uns. Jetzt ist DRS3 Stereo. Man kann nicht dazu das Fernsehen schauen, weil das kann man zwar schon, aber ich glaube, es bringt nicht so wahnsinnig viel. Gut, was machen wir hier? Schade, können wir heute Abend auf jeden Fall nicht live bringen. Sehr schade ist das. Vielleicht nächsten Mittwoch, aber wie gesagt, sie wird ihre Einwilligung erst geben, wenn sie das Konzert nachher gehört und gehört hat. Und das wird sie sicher nicht heute Nacht noch machen. Ich nehme an, im Verlauf des nächsten Tages, vom Morgen also. Es könnte ja sein, dass wir also morgen Abend noch gar nicht genau Bescheid wissen. Wie auch immer, morgen also Blue Note Night und ich möchte den etwas wirren Abend, muss ich sagen, aufhören mit noch ein, zwei Platten, die auf den morgigen Abend hinweisen. Da haben wir zuerst einmal noch gerichtet Wayne Shorter Quartett morgen Abend hier aus der Platte Atlantis, der Titel Endangered Species. Endangered Species, der Wayne Shorter aus seiner Platte Atlantis. Morgen wieder da sein im Quartett mit Mitchell Foreman. Das ist eine Veränderung gegenüber letzten Herbst, wo er noch mit dem Tom Canning in Zürich war. Mitchell Foreman vorher bei Mahavishnu, jetzt ist dort der Jim Baird. Die Alten sind dann noch weiterhin dabei, nämlich am Bass der Gary Willis und am Schlagzeug der Tom Brechtlein. Wir wollen aufhören mit etwas sehr Schönem, mit dem Michel Petrucciani, mit dem grossartigen Pianist im Trio mit dem Schlagzeuger Elliot Sigmund und dem Bassist Palais Danielson. Das Stück heisst «Face is Face». Wir tun uns also damit verabschieden für heute. Morgen sind wir natürlich wieder ab der 8. dabei. Und ich stelle mir vor, dass morgen bei dieser Blue Note Night kein Problem wird geben mit Rechten von Direktübertragung etc. Denn die Jatzer sind normalerweise, wenn sie nicht gerade Miles Davis heissen, haben noch nicht so grosse Probleme mit dieser Massenmedienangelegenheit. Ich habe auf eine Art Verständnis, muss ich ehrlich sagen, für die Musiker, die sich in der heutigen Zeit wehren, vor allem dagegen wehren, dass ihre Auftritte zum Beispiel mit aufgezeichnet werden und vor allem eben auch auf Video. Ich glaube, Radio ist nicht so ein grosses Problem. Ich habe mir sagen lassen, dass man in Italien kaum ist irgendeine Show, irgendetwas gelaufen, irgendeine Direktübertragung irgendwo auf der Welt, man es dann nicht unten schon kann, als Piratenkassette kaufen. Und davon sieht natürlich der Künstler überhaupt nie einen roten Rappen. Auch die Verleger sehen überhaupt nicht. Und ich kann verstehen, dass man sich in der heutigen Zeit eben darum ein bisschen vorsieht und sagt, wir wollen die totale Kontrolle haben über das, was wir machen. So, der langen Rede kurz sind, wir machen hier Schluss. Technik hat der Noel Weber gehabt, redaktionelle Mitarbeit Sven Gechter, am Mikrofon Willi Bischof. Und das ist also jetzt der Michel Petrucciani. Face is Face. Gute Nacht miteinander. Bis morgen. Und vielleicht kann ich morgen am Viertel ab 11 in der Szene schon ein bisschen mehr erzählen. Bis dann. Wiederhören. Thank you. Kommunikazione per Vergasse und Brunnen, nun dem und dem. Wie kann man bei Ihnen, ja, nun passiert. Acaba no mejor esta máquina en humor, parla tú. Sin amigos, sí. Wegen dem vorzeitigen Ende der Übertragung aus Montreux sind also auch jetzt die Hörer von DRS3 bereits im DRS-Nachtclub dabei, sodass sie jetzt den DRS-Nachtclub hören können auf DRS1, DRS3 und Telefonrundspruch Leitung 5. Es ist 3 Minuten vor 12:30. Do it. Oh, In der außergewöhnlichen Wettbewerb ist die Tage in Neapel durchgeführt worden. Die Umweltschutzorganisation Mare Vivo, auf Deutsch Lebensmeer, hat unter Fischern einen Wettbewerb ausgeschrieben, wo es darum gegangen ist, wer in einem Morgen die meisten Abfälle aus dem Meer fischen kann. Der Strand rund um Neapel gilt als einer der dreckigsten in ganz Italien. Und die Fischer haben darum keine Mühe gehabt, diverseste nicht biologisch abbaubare Abfälle in ihre Netze überzukommen. Wie der Hauptpreis in diesem Wettbewerb ausgesehen hat, ist hingegen nicht bekannt worden. Love.

and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Lobau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war, and without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war. unverkennbar, Gruppe Bee Gees mit Spirits Having Flown. Und das hier ist der Miles Davis. Mit einer Komposition von Cyndi Lauper, Time After Time. Trasmissioni per darvi una notizia giunta poco fa. Nel mondo è scoppiata la guerra dei sessi, voi chi pensate vincerà? Le donne sono tante, ma l'uomo è più forte, fin qui restiamo in parità. L'aviazione alle donne perché sono esperte ad avere la testa per aria. Al servizio segreto in punto a nostro favore, Casablanca ci ha offerto spie di qualità per infiltrarci nelle linee nemiche, anche se qualcuno ci tradirà. Negli assalti al mattino abbiamo qualche vantaggio, se non altro perché prima che loro abbiano scelto la divisa più adatta di avanzare tutto il tempo c'è. Negli scontri navali la donna ci schiaccia, perché l'uomo si perde anche in un bicchier d'acqua. Troviamoci nelle grandi vasche dei mari, con le proprie mani si affonderà. Non pensate che uno dei problemi più seri poi sarà lo scambio dei prigionieri. Qualcuno non vorrà venir salvato perché di un nemico si sarà innamorato. L'amore questa forse l'arma segreta che la fine a questa guerra poi metterà. Continueremo a litigare lo stesso, ma è sempre stato e sempre sarà. Mi son divertito a immaginarmi una guerra che mai di certo scoppierà, perché coi nostri pregi, coi nostri difetti ci sta bene come sta. Mi son divertito a immaginarmi una guerra che mai di certo scoppierà, perché coi nostri pregi, coi nostri difetti ci sta bene come sta. Wir unterbrechen unsere Sendungen, um Ihnen eine Meldung durchzugeben, die uns soeben erreicht hat. Auf der Welt ist der Krieg der Geschlechter ausgebrochen. Wer wird wohl gewinnen? Das singt der Italiener Liano Morelli im Lied La Guerra dei Sessi, wo wir gerade gehört haben. Der Krieg zwischen den Geschlechtern, der einen glimpflichen Ausgang nimmt. Die Liebe ist nämlich keine Waffe, die dem Krieg ein Ende setzt. Der Nachtclub 3 Minuten ab 1. A little boy shooting arrows in the blue, and he's aiming them at someone, but the question is at who? Is it me or is it you? It's hard to tell until you're hit, but you'll know it when they hit you, 'cause they hurt a little bit. Here they come pouring out of the blue. A little arrows for me. Folks are run and others hide, but there ain't nothing they can do. And some folks put on armor, but the arrows go straight through. So you see, there's no escape, so why not face it and admit that you love those little arrows when they hurt a little bit. Here they come pouring out of the blue. Little arrows for me and for you. Little arrows in your clothing, little arrows in your hair. Kim Wilde mit dem Titel Schoolgirl. Das hier ist der Steve Winwood mit seiner neuesten LP Back in the High Life. Im Moment auf den Wartepositionen von der Schweizer LP-Parade. Wir hören das Stück My Love's Leaving. Thank you. but no one seemed to notice me. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Rio Reiser, wenn ich König von Deutschland wäre. Und das nächste Kate Bush mit Hounds of Love. It's in the trees. It's coming. Non esiste.